Bei sich selbst anfangen. Die Veränderungen beginnen bei jedem von uns. Weil sich viele entfremdet haben von der Natur, müssen wir sie wieder kennenlernen. Uns ein Bewusstsein aneignen, Schritt für Schritt. Indem wir eine Beziehung aufbauen. Genau wie zu Freunden, der Partnerin oder dem Partner, mit allen Sinnen, Augen, Ohren, Nase, Haut. Und sie pflegen. Jeden Tag 15 Minuten Beschäftigung mit der Natur, egal wo und wie. Eine wichtige Rolle spielen dabei Naturerfahrungen. Dafür muss man nicht in die Tropen reisen. Das geht auch in der direkten Umgebung, in Parks, im Wald, am Fluss, aber auch im Garten, auf dem Balkon und sogar auf dem Friedhof. Man kann zu Fuß gehen, sich auf eine Wiese legen, einem Bach in Gummistiefeln folgen oder, für die meisten ein großes Abenteuer, nur mit Schlafsack und Matte im Freien übernachten. Plötzlich schärfen sich die Sinne. Man hört Geräusche, spürt den Nachtwind und kurz vor Sonnenaufgang den Fall des Taus. Auch ein Besuch im Museum, der Blick in ein Buch oder ein YouTube-Film können helfen, sich wieder bewusst zu machen, dass die Milch nicht aus dem Tetrapack kommt und der Mais nicht aus der Dose. Eine bewusste Beziehung zur Natur zu entwickeln, ist natürlich nur ein Teil der großen Transformation, die ansteht. Aber sie ist vielleicht die Grundlage für alles andere. Zudem müssen wir der Natur wieder mehr Raum geben. Und zwar nicht nur in Schutzgebieten, sondern überall. Jede und jeder kann auf dem Balkon anfangen und dort am besten statt Geranien Lavendel oder Salbei anpflanzen. Beide sind bei Bienen besonders beliebt. Im Garten ist die Wiese besser als ein monotoner Rasen. Dann gibt es dort auch Schmetterlinge und Käfer, samenfressende Vögel und Igel. Auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichten und den Garten naturnah belassen. Die Wege nicht fugenlos pflastern, sondern wasserdurchlässig lassen, damit auch dort Grün sprießen kann. Und den Nutzgarten mit Mischkulturen anlegen.